Das Kind in der Wiege von Friedrich von Schiller. Glücklicher Säugling, dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege. Werde Mann, und dir wird eng die unendliche Welt.